Und nochmal fragen wir bei kurze Filme, kurze Interviews die Macher zu ihrem Film. Bei einem Film wie dem Werk von Peter Ahlers liegt die Frage vor allem nahe, was um Himmels Willen ist die Botschaft des Films? Der Inhalt des Filmes ist eine Video-Neuinterpretation des Songs Je t'aime von Serge Gainsbourg und Jane Birkin. Und in dem Musikvideo geht es um Jean-Jacques Gelee und Peggy Lacochon, die einen wunderschönen Nachmittag im Schrevenpark verbringen und am Ende Schweinereien mit Lebensmitteln anstellen. Verstörende Bilder von fliegenden Croissants und im Stück gegessene Baguettes haben sich mir eingebrannt. Wie kommt man auf sowas? Das ging eigentlich von Patricia aus, die den Jean-Jacques Gelee gespielt hat. Die wollte nämlich gerne was bei dem Bunten Abend im Sechseckbautheater an der CAU machen. Das ist ja so ein Abend, wo so ein Kleinkunstabend. Und ursprünglich hatte sie nur die Idee, halt gerne was mit Drag zu machen, weil sie bei Line, unserer Make-up-Künstlerin, einen Drag-Workshop gemacht hat. Und da hat sie sich eben mit Fred zusammengetan, der die Peggy Lacochon gemimt hat. Und eigentlich wollten sie halt nur eine kleine Performance irgendwie so ein bisschen auf der Bühne machen und hat mich halt gefragt, ob ich noch irgendwie so ein schönes Video im Hintergrund haben kann, irgendwie machen kann, so ein Eiffelturm oder sowas. Dann haben wir halt angefangen zu brainstormen und dann ist das Ganze und halt ein wenig eskaliert. Und nochmal fragen wir bei kurze Filme, kurze Interviews, zu dem Video geworden, was es jetzt ist. Bei einem Film, also wir haben uns dann auch das Originalmusikvideo von Serge Gainsbourg und Jane Birkin in Dauerschleife angeguckt und dann halt geschaut, wie man das halt noch die Spitze treiben kann. Weil das Lied Je t'aime ist ja an sich von den Texten ja schon eigentlich sehr versaut, wenn man in der französischen Sprache mächtig ist. Wir müssen leider gestehen, wir können kein Wort Französisch. Ich auch nicht wirklich, das hat dann auch Patty mir alles erzählt. Gleichzeitig kokettiert das dann natürlich irgendwie Film, so mit diesem zuckersüßen Gesang und mit dieser wirklich kitschigen Liebesmusik. Was um und das fanden Willen wir dann Botschaft doch irgendwie spannend und wollten dann eigentlich einfach nur was machen, Bilder von fliegenden wo wir dann oder Stück die beiden dann halt Baguette in schönen Drag-Outfits rumlaufen können und wir dann sozusagen den ganzen versauten Kram, wir der sich leider im gestehen, wir können Song kein halt noch auf dem Subtext abspielt, einfach ans Tageslicht zerren. Wenn man dann in dem Musikvideo gesehen hat, wie ein Baguette von einem Mann in Frauenkleidern abgeleckt wurde. Absolut. Es schmeckt besser denn je. Kann man dann heute überhaupt noch ein Marmelade? Und Marmelade? Am besten mit Baguette, ja. Marmelade schmeckt mit Baguette und am besten. Nein, das geht zum Glück alles noch. Wenn wir schon also beim tatsächlich, Thema wir hatten insgesamt 50 Croissants bei diesem Dreh verbraucht und haben tatsächlich am nächsten Tag auch noch mit einigen übrig gebliebenen Croissants und der Marmelade ein schönes Abendessen gehabt. Nachhaltigkeit wurde bei diesem Dreh durch. Alle Requisiten wurden gegessen anschließend, außer der Kamembert. Der war wobei, wirklich nicht mehr zu retten. Es wirkte erstaunlich leer. Aus Gründen. Wenn wir schon beim Thema nachhaltig sind, der Schrevenpark war schon sehr voll. Das war, wo geht es denn mit ich glaube, wir haben Film das im Juli gedreht, wo halt Bombenwetter war und natürlich da einfach super viele Leute ein Kultfilm, unterwegs waren, der wohl an mir vorbeigegangen die aber zum Großteil ist. Bei dem Film Die Bettwurst kenne ich nur ein Bild von einem Mann in Frauenkleidern, also der da auf einem Bett liegt. Wurden uns, glaube ich, so 2-3 Sprüche mal in den Kopf geworfen. Aber der Rest der Leute hat sich das tatsächlich nur kurz rübergeschaut und ist dann weitergegangen. Also die Kieler sind da, glaube ich, einfach sehr entspannt bei sowas. Und dann der Rest war dann natürlich immer so ein bisschen rumgetrickst. So. Das war tatsächlich auch, glaube ich, haben wir das Video einen Tag gedreht, nachdem diese ganze DSGVO-Sache über die Bühne ging. Also wir dann schon das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt haben, dass wir dann immer mit der Kamera ein bisschen geguckt haben, dass wir da jetzt nicht zu viele Leute im Hintergrund haben. Und dann musste man halt mal warten. Aber das ging erstaunlich gut, also da die Leute aus dem Bild zu halten oder zumindest so zu halten, dass sich da jetzt auch keiner belästigt gefühlt hat. Weil das kann ich dann natürlich schon verstehen, wenn man da einfach nur im Schrevenpark chillen möchte und dann da plötzlich irgendwo im Hintergrund gefilmt wird, muss ja nicht sein. Gab es sonst lustige Anekdoten vom Dreh? Wurde der vermeintlichen Frau vielleicht hinterher gepfiffen? Nee, tatsächlich, wie gesagt, tatsächlich die Kieler waren oder die Leute waren alle sehr, haben da sehr entspannt drauf reagiert. Wir hatten halt dann tatsächlich mal so 1-2 Leute, die dann irgendwie mal meinten, hahaha, ist denn noch Karneval oder ist schon wieder Karneval? Das war dann eher so ein bisschen, naja. Aber ansonsten waren tatsächlich alle super entspannt. Ich weiß gar nicht, tatsächlich Es ist so ein bisschen schade zu erzählen, aber besonders abgefahrene Zwischenfälle gab es nicht. Das Schönste war tatsächlich das Miniboot, was einmal im Hintergrund durchschwimmt. Das war tatsächlich ein Typ, der da sein Boot gefahren hat. Und dann haben wir ihn spontan gefragt, ob er das einmal für uns im Hintergrund langfahren würde. Und er meinte so, ja klar, auf jeden Fall. Das war richtig schön. Also war das Schiffchen keine bereits geplante Nebenrolle? Ja, also nee, den haben wir da spontan gefunden. Und das ist halt natürlich auch das Tolle oder das Schöne, tatsächlich das Schöne gewesen, dass wir da relativ spontan losgezogen sind und uns vorher halt so halbwegs überlegt haben, was wir machen wollen, aber dann einfach 4 Stunden im Park verbracht haben, so viel Quatsch wie möglich gedreht haben und dann geguckt haben, was da nachher passt. Und dann sind wir halt nochmal in diesen Darkroom da umgezogen. Da hatte ich schon eher den Plan, was wir da filmen wollten und haben das dann auch noch schnell erledigt. Aber tatsächlich, das Ganze haben wir an einem Tag dann an einem Nachmittag gedreht. So, weil wir dann ja eben das ja alles schon so ein bisschen trashig aussehen durfte. Wo geht es denn mit diesem Film jetzt noch hin? Der Film wird jetzt nochmal am 10. und 11. zu sehen sein. Und zwar im Traumkino. Dort ist er um 22.15 Uhr im Vorprogramm zu Die Kieler Bettwurst, dem wunderschönen Kultfilm von Rosa von Braunheim, was thematisch auch hervorragend passt zu dem Musikvideo. Also da haben wir uns wirklich sehr gefreut, dass wir die Einladung gekriegt haben, vor quasi dem Kieler Kultfilm im Vorprogramm laufen zu können. Ein Kultfilm, der wohl an mir vorbeigegangen ist. Bei dem Film Die Bettwurst kenne ich nur ein Bild von einem Mann in Frauenkleidern, der auf einem Bett liegt. Genau, und dann gibt es ja diese ganz tolle Ich liebe dich, Luzi. Also es ist ein ganz, ganz abgefahrener Film, den hat Rosa von Braunheim Anfang der 70er, als er halt hier in Kiel studiert hat, gedreht, also auch völlig technisch amateurhaft. Er hat da halt 2 mega trutschige Schauspieler gefunden. Das Ganze wirkt auf jeden Fall wahnsinnig improvisiert, ist halt mega tuckig und einfach nur hinreißend. Es ist wirklich, also wirklich, wie ich finde, leider einer der vergessenen Klassiker des Kieler Films. Also so, wenn man ja über Kieler Kultfilme spricht, denken natürlich alle sofort an Youth Wars. Aber ja, also die Kieler Bettwurst war, glaube ich, so der erste Kieler Kultfilm. Und ich hoffe, es werden noch viele weitere folgen. Beim Produzieren dieser Kultfilme wünschen wir natürlich viel Erfolg. Und Nils, ich glaube, du hast auch jemanden am Mikrofon. Ja, danke Nina. Kommen wir dann mal zu der eigentlichen Ideengeberin dieses Films, Patricia Morismo, Schauspielerin aus Kiel. Ja, dann erzähl mal, wie kommt man auf diese Idee? Ja, also genau, Je t'aime, das ist halt eigentlich so eine Idee gewesen, weil ich was beim bunten Abend am Sechseckbau halt machen wollte. Das ist halt wirklich so ein Abend, wo jeder, der irgendwie den Sechseckbau kennt, auf die Bühne kann, wenn er einen Plan hat, was er machen möchte und das vorher besprechen kann. Und ja, ich wollte irgendwie was machen und ich hatte bei Line mal so einen Masken-Drag-Workshop gemacht, wo ich dann als Mann geschminkt wurde und irgendwie hat mir das gefallen, weil es ist halt einfach auch cool, so ein bisschen zu schauen, wie verändert sich der Gang, wie verändert sich so ein bisschen die Art und Weise, wie man spricht, wie geht man auf einmal auf Leute zu und so. Wir haben es auch ein bisschen, also ich bin auch damit noch einkaufen gegangen und sowas alles. Und es ist halt ganz cool gewesen. Und irgendwie hatte ich Bock, was in Drag zu machen. Und dann war so, okay, was mache ich? Und ich wollte gerne irgendwie was mit Musik machen. Und irgendwie vielleicht auch einfach nur lip-sinken, also so nur meinen Mund bewegen und irgendwie zu einem Song was machen. Aber ich war dann im Gespräch mit Peter und dann sind wir irgendwie immer mehr und mehr zu so einer Filmidee gekommen und haben rumgesponnen. Und ja, es kam dann zu halt von Hypergeschlechterrollen, also wirklich so Klischee-Rollen, zu auch so einer ganz großen, ja, Frankreich-Sache, so, weil, keine Ahnung, machen da ja auch alle Klischees von französisch sein und Frankreich-Bezug kauen wir da rein und da passt halt dieser Song Je t'aime sehr gut rein, weil auch das Originalvideo hat so einen sehr krassen Frankreich-Bezug, da hast du halt so ein Eiffelturm, der halt super fallisch ist und die rollen und wälzen sich bis zum geht nicht mehr und wir wollten halt einmal so diesen Bezug schaffen und einmal mit den Geschlechterrollen spielen und einfach Spaß haben. Und wir waren im Schrevenpark und es war geil. Wir haben ja eben schon Peter Ahlers gefragt. Er war ja hauptsächlich der Kameramann, oder? Genau, also Peter war Kameraregie, genau. Also es hatte auch Monia Lothra, glaube ich, ihr Nachname, auch noch ein bisschen mal Kamera übernommen. Aber hauptsächlich war das Peter, genau. Und aber hat auch gleichzeitig so ein bisschen gesagt, mach mal das. Aber eigentlich haben wir alle irgendwie das so ein bisschen initiiertes Ding und auch irgendwie gesponnen, unsere Ideen auch vor Ort ein bisschen. Wir haben auch ein bisschen was geplant, aber es war auch sehr viel Spontanes. Es klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spaß, aber wenn du sagst, es war auch einiges geplant, da kann ich mir vorstellen, man kann viel planen, aber nicht, wie die Leute drumherum reagieren. Ja, das haben wir, also es war eigentlich ganz überraschend, also eigentlich, oder eigentlich ganz schön, weil es eigentlich jetzt nicht so großes Aufsehen oder so gab oder so. Da waren eigentlich alle ganz entspannt, es war halt ein wirklich schöner, warmer Tag, waren alle im Schrevenpark gefühlt, aber sobald du so eine Kamera in der Hand hast und irgendwie nach einem Filmteam aussieht, hinterfragt das halt auch nicht wirklich jemand. Wir hatten auch so eine alte Dame, die da am Wasser halt saß und wir stellten uns daneben in unseren halt Drag-Outfits und machten da miteinander rum und also ein Kram. Und ich war da ganz entspannt, hat aufs Wasser geguckt. Ne? Also war ganz, ganz witzig. Also wir hatten tatsächlich, muss ich sagen, am Anfang, als wir so in den Schrevenpark gingen, einmal so ein blödes Kommentar. Es ist ja heute aber kein Karneval hier, ne? So, haha, witzig, aber dann war es auch vorbei. Also war nicht schlimm. Aber dann auch nochmal an dich die Frage, gab es denn keine anderen lustigen Anekdoten, die man vom Dreh erzählen könnte? Außer diesen Miniatur-Seenotkreuzer, den wir ja schon gehört haben? Naja, also Anekdoten in dem Sinne, dass wir halt einen Hund, der im Wasser plätschert, bemerkt haben und dachten, ja, filmen wir jetzt. Ist geil, schneiden wir vielleicht auch rein? Ja, haben wir gemacht. Dann haben wir noch eine Gans oder eine Ente, na, keine Ahnung, so ein Tier gesehen, was ins Wasser stieg. Und das war halt auch... Kamera draufhalten, einfach mal gucken, was passiert. Und nachher ist es auch im Schnitt dann so reingelandet. Und ja, passt halt irgendwie. Wir haben halt einfach irgendwie wild so ein bisschen spontan, worauf wir Bock hatten, was gemacht. Und es war sehr schön und befreiend, weil man hatte so ein bisschen seinen Plan. Okay, wir wollen das und das mit dem Essen machen. Und wir waren dann ja auch in diesem Experimentalraum in der Muthesius Kunsthochschule, wo wir halt wirklich diese schönen Aufnahmen, wo wir da so sitzen und so geiles, rotes, lilanes Licht auf uns fällt. Oder wo die Croissants auf Fred runterfallen. So, das ist alles in diesem Experimentalraum. Und das ist halt wirklich auch geplant gewesen, was wir da so ungefähr machen. Aber gerade im Schrevenpark war es halt auch viel so... Okay, wir machen jetzt irgendwie was schön Kitschiges, so diese zwei Klischee, also einmal ich als Klischee-Macho-Mann, Fred als halt diese zarte, total liebevolle Frau, die dann aber so dieses perfekte heterosexuelle Paar scheinbar formen, diese kitschigen Sachen tun, einfach im Schrevenpark und das... Ja, das hat einfach Spaß gemacht, aber ist natürlich auch so ein bisschen, zeigt natürlich auch viel so über, wie dumm manchmal Geschlechterklischees sind. So, ne? Erinnert also ein bisschen so. An Mrs. Doubtfire. Das stoppelige Kindermädchen. Ja, aber es ist halt, genau, also ich hoffe, dass wir zeigen konnten, dass es auf Augenhöhe passiert, also dass wir halt nicht nur, hahaha, der Mann hat eine Perücke auf, so, sondern das ist halt, ich habe halt auch meinen Bart ankleben und bin halt auch dieser wirklich dumme Macho-Typ. So, ne? Also es ist halt so, und es ist halt auch nicht irgendwie, soll nicht lächerlich sein, es ist halt einfach, es geht um dieses hypersexualisierte Video und wie wir Spaß haben. Keine Ahnung, was soll ich sonst noch sagen. Die Liebe zum Detail ist ja auch durchaus vorhanden. So hast du ja scheinbar auch ein Baguette in der Hose. Lina ist das sehr schnell aufgefallen. Ich hab Luftballon in der Hose, tatsächlich, also so diese länglichen Luftballons. Genau, und die genau, Baguettes. Ja mit Stolz. Also die trage ich mit Stolz, ja. Absolut. Also das ist ja das macht auch was mit einem, auf jeden Fall. Es sieht auch sehr natürlich aus. Also okay. So. Mir hat noch dieser Griff gefehlt irgendwann. Ja, das muss ich auch sagen, das habe ich dann später, also als wir das Video das erste Mal gezeigt haben, dann im Sechseckbau, haben wir noch eine Performance dazu gehabt, Fred und ich. Und wir sind da halt dann nochmal aufgetreten in unseren Drag-Personas. Und ja, da hat man dann noch ein bisschen mehr so, ne, also so auch mal so ein bisschen, ja, den Gang noch mal mehr zeigen können und ja, wobei wir hauptsächlich Quatsch gemacht haben, ne, ein bisschen. Jetzt mal die Frage, du bist laut eigener Aussage Nichtraucher, wie hast du es dann an dem Drehtag überhaupt ausgehalten, ständig an einer Zigarette zu ziehen? Diese Zigarette ist tatsächlich so eine E-Zigarette. Genau, die hatte ich dann auch auf der Bühne, weil wir da sowieso nicht echt rauchen dürfen. Also, gerade weil wir ja gerade diese übertriebene klischeehafte Franzosenkultur gezeigt haben, musste natürlich die Zigarette dabei sein, so, ne? Weil das natürlich auch so ein Klischeebild ist. Und mit dieser E-Zigarette ging es natürlich voll klar. Irgendwann hat sie dann nur so geblinkt. Das ist auch sehr witzig. Sieht man, glaube ich, auch im Video, dass sie dann so halt blinkt, weil sie halt nicht mehr so viel Saft hat. Aber das war dann auch ganz süß. Haben wir dann auch so gelassen. Also das lebt auch wirklich davon, das Video. Wir haben da ganz viele Sachen. Peter wollte dann auch, dass, keine Ahnung, man sieht in dem Video auch die Nebelmaschine, meinte, hey, nee, das ist geil, wir wollen das halt auch einfach, das ist halt unser Ready-Made-Ding, so, das ist halt einfach, das ist jetzt gerade das, was wir gerade gemacht haben und dieses geile Self-Made-Ding. Also als Nichtraucher ist es dann doch möglich, so etwas adäquat zu spielen, wenn man es spielen muss. Dann auch nochmal an dich die Frage, kannst du noch unbefangen ein Baguette essen? Ja, weil ich bin Halbfranzöse, ich liebe Baguette. Ich liebe Käse und auch Camembert. Sorry. Croissants. I love it. Dann haben wir zum Schluss noch ein paar Kulturtipps von dir. Stichwort Bettwurst und Tattoo. Denn du bist nicht nur innerhalb von Filmen, sondern auch auf der Bühne unterwegs, wie wir gehört haben. Ja, also vor allem beim Sechseckbau halt, genau. Und da spiele ich jetzt bald bei dem Stück Tattoo mit. Da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir am Freitag Premiere, am 10.05. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Und ja, wir sind eine geile Truppe. Wir haben eine super coole Regisseurin, Line Slaughter-Gätje. Ich hoffe, es so richtig ausgesprochen. Das Stück geht um Grenzen von Kunst, Grenzen von Freundschaft, ist sehr cool inszeniert worden. Wie gesagt, cooles Bühnenbild, kommt vorbei, ist geil. Und dann sagte Peter auch noch, dass der Film ein Vorprogramm ist. Genau, Je T'aime wird auch noch im Vorprogramm zu Die Kieler Bettwurst laufen im Traumkino und zwar am 10. und am 11. Mai. Und das ist ziemlich cool, weil es ist, ja, wie Peter, der Regisseur, so schön sagt, ein Adelsschlag, weil ja, das ist wirklich so ein Kultfilm, finde ich. Und es ist schon, es ist ein anstrengender Film, Die Bettwurst, aber ein sehr überragender, lustiger, warmherziger Film und es ist sehr cool, da als Vorprogramm zu laufen. Dann wünschen wir denjenigen, die hingehen, natürlich viel Spaß. Und die Filmredaktion denkt über eine Rezension der Kieler Bettwurst nach. Abschließend bleibt uns dann nur noch zu sagen, danke an Peter Ahlers und Patricia Morismo für dieses, halb kurze Interview zu einem kurzen Film.